cause I'm a jungle brother. Im Freien Radio für Stuttgart. Ihr hört Code Red. Heute mit einem Oldschool-Set von mir, DJ Outtake. Ich habe ganz tief im Regal gegraben und nur Platten rausgeholt, die mindestens 15 Jahre alt sind, aber immer noch ziemlich frisch klingen. Mal sehen, wie lange es reicht. Ich habe den Rucksack ziemlich voll gemacht, aber 3 Stunden kriegt wahrscheinlich nicht hin, aber 2 auf jeden Fall. So, los geht's. We'll be right back. invaded by a mutant species of the African killer bee. We'll be right back. Not I'm We'll be right back. We'll be right back. Ja, das war's auch schon fast für heute. Ich habe vielleicht noch 3-4 Platten, also bis kurz nach 12 wird's gehen. Hoffe, euch hat's gefallen. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Cold Red gibt es jeden Samstag im Freien Radio für Stuttgart und als Podcast auf www.code-red-fm.de. So, das war's von mir. Wir hören uns demnächst wieder. Chip, chip, chip.